Neben dem deutschen Volkssender mit seinen Untersendern begannen im November 1941 auch der Sender Österreich und der sudetendeutsche Freiheitssender als weitere Freiheitssender mit der Ausstrahlung von zunächst sehr kurzen Programmen. So selbstverständlich war es nicht, dass neben dem deutschen und dem österreichischen Freiheitssender auch ein Sudetendeutscher entstand. Vor allem KPD-Funktionäre wandten sich gegen die Gründung. Eigene Sendungen der KPC für das Sudetengebiet seien überflüssig, argumentierten sie, da es ja bereits den deutschen Volkssender gab. Möglicherweise stand aber eine andere Überlegung hinter der Ablehnung. Denn der Name des Senders beinhaltete gleich zwei Reizwörter, Sudetendeutsch und Freiheit. Das konnte neben den beiden anderen Emigrantensendern suggerieren, dass es nach dem Ende des Kriegs ein selbstständiges Sudetenland oder zumindest ein weitgehend autarkes Gebilde innerhalb des neuen tschechischen Staates geben würde. Aber gegen alle Bedenken konnten Rudolf Appelt und Robert Korb als erste Chefredakteure ihren Sender durchsetzen. Rudolf Appelt war einer der führenden kommunistischen Politiker in der Tschechoslowakei gewesen. 1938 emigrierte er in die Sowjetunion, wo er Leiter der Abteilung Agitation und Propaganda der Komintern wurde und unter anderem für den deutschsprachigen Dienst von Radio Moskau arbeitete. Von 1941 bis 1943 war er außerdem Mitglied der Moskauer Leitung der KPC. Später wurde er Botschafter der DDR in der Sowjetunion. Robert Kolb gehörte ebenfalls zu den führenden Politikern der KPC und war unter anderem Chefredakteur der deutschsprachigen Roten Fahne. Mehrfach saß er in Haft, ehe er 1938 nach Moskau emigrierte und dort zur KPC-Leitung unter Clement Gottwald gehörte. In der DDR war er später, befördert bis zum Generalmajor, eine der zentralen Figuren im Ministerium für Staatssicherheit. Die Schauspielerin, Kabarettistin, Journalistin und Schriftstellerin Hedda Zinner, die mit Fritz Erpenbeck verheiratet war, steuerte wie andere Redakteure und Autoren der deutschsprachigen Stationen in Moskau ebenfalls Texte und Sendungen bei. In ihren Lebenserinnerungen mit dem Titel Selbstbefragung hat sie unter anderem über ihre Rundfunkarbeit in der Sowjetunion berichtet. Material zu einer Sendung für den sudetendeutschen Sender gab mir die Zeitschrift der NSDAP-Ortsgruppe Eger mit dem Titel Kameraden und dem Untertitel Sudetendeutsche Briefe an Wehr- und Werkmänner. Hätte mir jemand von diesem Blättchen und seinem Inhalt erzählt, ich würde es nicht für möglich gehalten haben. Und so etwas lasen Menschen allen Ernstes. Sie habe daraus ausführlich zitiert, auch den Satz, dass nicht jeder zackig geboren sei. Und dann ihre Sendung mit den Worten geschlossen. Sprach nicht aus jedem Wort, aus jedem Satz die Angst vor der wirklichen Stimmung der Sudetendeutschen? Sudetendeutsche Männer und Frauen, wandte ich mich an die sudetendeutsche Bevölkerung, lasst euch nicht zackig für ein Reich einspannen, das gar nicht euer Reich ist. Das Zackige ist nicht eure Sache. Kämpft für ein Sudetenland, wie ihr es liebt und wie ihr es wollt. Hedda Zinner arbeitete für alle drei deutschsprachigen Freiheitssender, die ihre Beiträge offenbar auch parallel ausstrahlten, wie am Weihnachtstag 1942, als sie sich an Frauen und Mütter im Deutschen Reich, im Sudetenland und in Österreich wandte. Mir war nicht sehr wohl dabei. Ich konnte mir vorstellen, wie diese Frauen, wenn sie ihre Männer an der Front wussten, das Fest verbrachten. Weihnachtsurlaub hatten bestimmt die wenigsten erhalten. Ich forderte die Frauen auf, ihren Männern zu schreiben, diesen sinnlosen Krieg, der nicht gewonnen werden konnte, zu beenden, überzulaufen. Vielleicht war das Gedicht, das ich sprach, grausam. Aber aus vielen Briefen, die ich las, mussten sich die Soldaten in diesem grausamen Krieg so fühlen. Deutsche Frontweihnacht. Unser Weihnachtsfest wird fein. Ari ballert früh am Tage Stuckers Leuten Weihnacht ein. Statt der Lämmlein wird die Laus uns Freund und Spielgefährte sein. Auf der nackten Erde hausen wir fast wie das Christuskind. Können uns gar prächtig lausen, denn sogar nach blutigen Schlachten gibt es hie und da mal Pausen. Zwar kein Stern wird Licht uns bringen in der eisigen Winternacht, keine Englein werden singen, nur der Sturmwind wird uns schneidend, heulend in die Ohren klingen. Keine Könige werden Gaben spenden uns zur heiligen Nacht, keine Speise wird uns laben. Nur ein schlichtes Holzkreuz werden wir vielleicht zum Festtag haben.